Kapitel 1 von Die Gifthöhlen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Gifthöhlen von Ernst Constantin. Kapitel 1. Zwei musterhafte Geschäftsleute. In einer Stadt lebten zwei Kaufleute, die einander sehr gram waren. Daher, sie zankten sich beständig oder sahen sich gar nicht an. Der eine hieß Friedrich Fischer und hatte einen Materialwarenladen, in welchem er Kaffee, Zucker, Schnupftabak und noch vieles andere verkaufte. Er war als guter Christ getauft und lebte auch als solcher. Wenigstens ging er alle Sonntage in die Kirche, so daß die Leute ihn für einen solchen halten mußten. Der andere hieß Salomon Lilienstein und war, wie schon sein Name sagte, Israelit. Er hatte einen Schnittwarenladen und verkaufte Schürzen, Unterröcke, Kleiderstoffe und was sonst noch dazu gehörte. Ebenso fromm wie sein Nachbar Fischer ging er fleißig in den Tempel und aß nie Schweinefleisch, wie es einem guten Juden zukommt. Und wenn er ja einmal ein Würstchen aß, so ließ er es wenigstens nicht sehen. Diese zwei waren arge Neider. Beide standen immer an ihrer Ladentüre und suchten die Kunden mit schönen Redensarten zum Kaufen zu bestimmen. Kam jemand zum Nachbar Fischer, so war dieser ungeheuer höflich, lobte seine Waren als die allerbesten und billigsten und gab wohl auch den Kindern ein Bonbon oder Zuckerstängel, damit die Eltern bald wiederkommen und noch recht viel kaufen sollten. Dabei brachte er aber das Gespräch immer wieder auf seinen jüdischen Nachbarn Lilienstein und sagte den Leuten, unter dem Siegel strengster Verschwiegenheit, dass dieser nur fehlerhafte Ware verkaufe, welche er sehr billig zu kaufen bekäme. Die Schürzen hätten Flecken, die Unterröcke Löcher und die Kleiderstoffe hielten nicht lange. Hatte nun jemand wirklich einmal eine Schürze gekauft und darauf einen kleinen Flecken bemerkt oder einen Unterrock, an dem die Naht ein wenig aufgetrennt war, oder wenn ein Kleiderstoff, aus dem der Gevatter Müller vor 2 Jahren eine Sonntagsjacke sich hatte machen lassen, nach dieser Zeit ein Löchlein zeigte, so führte Nachbar Fischer alles auf die schlechte Ware und den betrügerischen Sinn der Judenseele zurück. Wie Fischer den Nachbar Lilienstein zu schänden suchte und die Leute aufhetzte, nichts mehr bei ihm zu kaufen, so machte es Lilienstein mit Fischer. Kamen die Leute vom Lande zu Lilienstein, um ein Kopftüchle oder sonst etwas zu kaufen, so sagte er, »Werte Madame, werter Herr, wenn Sie werden kaufen immer bei mir, werden Sie sparen Ihr Geld, weil ich nur habe gute Ware, feine Ware, die ich verkaufe noch billiger, als sie mir kostet. Aber wenn ich Ihnen raten soll, gut, gehen Sie nicht zum Kaufmann Fischer. Dort werden Sie betrogen schändlich. Weiß ich doch, dass er verkauft billige Sorten von gebrannten Kaffee und schlechten Zucker für sehr teures Geld, dass er tut Steine in grünen Kaffee und in die Rosinen, damit sie werden schwerer, und Wasser in Schnupftabak. Fanden nun die Leute in den Kaffee und in den Rosinen manchmal kleine Steine, was ja nicht zu vermeiden war, oder hatten sie aus lauter Sparsamkeit zu einer großen Kanne Kaffee nur ein halbes Lot Kaffeebohnen genommen und kam er ihnen dann zu dünn vor, dann sagten sie, der Lilienstein hat doch recht, wir werden nichts mehr beim Fischer kaufen. Dadurch, dass die beiden Kaufleute gegenseitig ihre Ware schlecht machten, wenn auch ohne allen Grund, blieben bei beiden die Käufer weg, obgleich sie sich an ihren Ladentüren noch mehr Mühe gaben als sonst, um Kunden zu ködern. Die Folge davon war, dass sie ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen konnten und schließlich bankrott wurden. Beiden wurde das abgepfändet, was sie noch besaßen, und so standen sie eines schönen Tages vor der Tür ihres Hauses, das nicht mehr ihnen gehörte. Ende von Kapitel 1, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 2 von Die Gifthöhlen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Gifthöhlen von Ernst Constantin, Kapitel 2, Hinab in die Unterwelt. Beide hatten sich ein Ränzlein gepackt, mit dem Allernotdürftigsten darin, und in der Hand hatte jeder einen Knotenstock. So wanderten beide aus einem und demselben Stadttore hinaus. Erst der Christ, dann der Jude, kummervoll, nicht wissend, was ihnen die nächste Stunde bringen wird. Friedrich Fischer wanderte dahin auf der staubigen Landstraße, von der Maisonne warm beschienen. Er schwitzte und das leichte Ränzle drückte ihn sehr. So dachte er voller Ingrim an Salomon Lilienstein, dem er seinen Kummer zu verdanken hatte. Er schwang seinen Knotenstock und fuchtelte in der Luft herum, als ob er seinen ehemaligen Nachbarn vor sich hätte und nicht müde würde, ihn durchzuprügeln. Die Sorge, die Hitze und die Wanderung hatten ihn müde gemacht, und er beschloss, ein wenig auszuruhen. Zu diesem Zwecke legte er sich in das kühle Gras, sich seinen schwermütigen Gedanken überlassend. Währenddessen kam Salomon Lilienstein in einem ähnlichen Zustande hinter ihm her. Auch ihn drückte das Ränzlein, auch ihn brannte die Sonne, auch er räsionierte in seinem Inneren über den bösen Fischer, und auch er fuchtelte mit seinem Stock in der Luft herum. Eben ging er da vorbei, wo Fischer lag und ausruhte. Er sagte gerade: »Was für ein schlechter Kerl ist doch der Fischer! Hat er mich so gestürzt ins Unglück, dass ich könnten darüber erbarmen die Steine. Aber der Gott meiner Väter wird mich beschützen und wird strafen den Fischer, weil er hat gestürzt ins Unglück seinen Mitmenschen.« Fischer, der hinter dem Busche lag, hatte dies mit angehört, und es brach die Wut in ihm aus. Mit rotem Gesicht und hoch erhobenem Stock stürzte er auf Lilienstein zu und rief: »Du elende Judenseele, gut, dass ich dich hier erwische!« Und damit schlug er ingrimmig auf Lilienstein los, der erschrocken zurücktaumelte. »Ei, wei, geschrien! Ist's nicht genug, dass du hast mich gebracht aus meinem Hause? Musst du noch auf offener Straße mich anfallen, wie ihr Räuber den Gott verflucht? Lasst ab, oder der Gott meiner Väter wird öffnen die Erde und lässt stürzen dich in die ewige Finsternis wie die Rotte Kora. Warte, du jüdischer Schuft, du bist überhaupt viel zu schlecht, als dass sich der Herrgott um dich kümmert, und deshalb will ich dir einstweilen das lose Maul breitschlagen.« Damit hieb er immer vom Neuen auf den Juden ein, der sich vergebens bemühte, die Streiche abzuwehren. Schließlich konnte sich der Jude aber nimmer anders helfen. Er schlug auch auf seinen Gegner los, so gut er konnte, und auch sein Knotenstock tat seine Pflicht. Wie sie nun im schönsten Prügeln waren, tat sich die Erde vor ihnen auf, und ein schrecklich dreinschauender Riese stieg hervor. Er war noch einmal so groß als ein gewöhnlicher Mensch, und das Gesicht bedeckte ein langer, roter Bart. Bis zu den Hüften war er bloß, was die mächtige Brust und die gewaltigen Arme sehen ließ. Um den Hals trug er eine Kette mit 5 Edelsteinen. Mit roher Stimme und höhnischem Lachen sprach er zu den vor Schreck starr gewordenen Stockkämpfern: »Ihr seid die Rechten, so recht voll Neid und Gift, wie ihr seid, brauche ich Arbeiter in meiner unterirdischen Werkstatt. Da werden die Gifte noch schärfer, die Schlangen wilder und die Skorpione noch tödlicher. Deshalb kommt mit, meine Kinderchen, ich will eure sauberen Eigenschaften verwerten.« Damit nahm er unter einem Arm Fischer, unter den anderen Lilienstein, und hinein ging es in die Erde, die sich alsbald wieder schloss. Im Inneren der Erde setzte er sie auf den Boden und forderte sie auf, vorwärts zu gehen, das heißt, sie sollten in einen tiefen Schacht kriechen, er werde folgen. Jetzt erwachten sie aus ihrer Starrheit. Entsetzt schauten sie sich um. Sie befanden sich in einer Art kleinen Höhle, in welcher nach Art der Bergwerke kleine Gänge oder Stollen liefen. Von den Wänden glitzerte und flimmerte es wie bunte Lichtchen. Dies verbreitete eine Art Dämmerung, in welcher jeder, der sich daran gewöhnt hat, ganz gut sehen konnte. »Gott, du Gerechter«, heulte Salomon, »in was für ihr greulich Loch bin ich hier geraten? Ach, Herr Geist, lassen Sie mich wieder raus! Was wollen Sie anfangen mit nen armen Jüd, der nichts mehr hat als sein Leben, dem alles andere der Fischer da hat genommen?« Fischer dachte gerade so wie Lilienstein, aber dass er von ihm wieder beschuldigt wurde, machte ihn abermals wütend, und seine elende Lage vergessend schrie er: »O, du jüdischer Lump, durch deine niederträchtige Verleumdung und deine Bosheit bin ich an den Bettelstab gekommen. O, lieber Gott, tu einem Unglücklichen nichts, bring mich wieder ans Sonnenlicht und lasse mich gehen. Behalte aber den Lilienstein, der doch nur ein Jude ist, dessen Geschlecht auf Erden verflucht ist, weil seine Vorfahren unseren Herrn Jesus Christus ermordet haben und weil sie andere ehrliche Menschen belügen und betrügen, nur um ihre Beutel zu füllen. Ach, Herr Geist, werden Sie doch nicht horchen auf den Fischer, der hat gehandelt so unchristlich an mir. Ach, lieber Herr Geist, bringen Sie uns beide wieder hinauf auf die Landstraße, damit wir können wieder arbeiten, um zu verdienen, was wir nötig haben.« »Nichts da«, erwiderte der Riese, »ihr sollt für mich arbeiten, ihr seid mir gerade recht. Neidisch, verleumderisch und boshaft, gerade so muß ich euch haben, und jetzt vorwärts, oder?« Er hob seine Riesenhand zum Schlage empor. Da die beiden Biedermänner sahen, dass der Riese ernst machen wollte, krochen sie in den von ihm bezeichneten unterirdischen Gang, während ersterer dicht hinter ihnen sie begleitete. Ende von Kapitel 2, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 3 von Die Gifthöhlen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Gifthöhlen von Ernst Constantin, Kapitel 3, In der Schlangenhöhle. Als sie eine Weile gegangen waren, hörten sie Hämmern und Pochen, und bald darauf erweiterte sich der Gang zu einer großen Höhle. In dieser sahen sie viele elende, abgezerrte Gestalten, die aus den Wänden Steine brachen, weiße, gelbe und rote. Andere hatten wieder Mörser, die solche losgebrochene Steine pulverisierten. Andere mischten wieder die verschiedenen Pulver, andere verpackten diese Pulver, und so hatte jeder seine Beschäftigung. Traurig blickten die elenden, krankhaften Menschen die neuen Ankömmlinge an, sagten aber nichts. Weiter ging es wieder in den schmalen Gang, bis sie zu einer zweiten Höhle kamen. In dieser waren wieder solche elend aussehenden Menschen. Einige schnitten Wurzeln in kleine Stücke und pressten den Saft heraus. Andere pflückten schöne Blumen in große Eimer, wieder andere machten Früchte in Gläser ein. Alle waren sehr traurig, wie die in der ersten Höhle, und sagten auch kein Wort. Als sie wieder eine Weile den Stollen durchschritten hatten, kamen sie in eine dritte Höhle. Auch in dieser waren wieder solche elende Gestalten. Sie verpackten verschiedene Pulver, kratzten den Schimmel von verfaulten Tieren und Pflanzen und brachen von Nähnadeln die Spitzen ab, die sie sorgfältig sammelten. Die beiden Kumpanen sahen wohl ein großes Elend, aber konnten nicht verstehen, was das für merkwürdige Arbeiten waren. So kamen sie noch an eine vierte Höhle, aber, o Schrecken, als sie, angetrieben von dem Riesen, hineinkriechen wollten, prallten sie entsetzt wieder zurück. Diese vierte Höhle war vollgepropft von Schlangen, Skorpionen, Tausendfüßlern und anderen giftigen Tieren, die schrecklich durcheinander krochen. »Vorwärts, vorwärts, nicht genieren! Das sind eure Pflegekinder. Die könnt ihr an euren Busen wärmen. Habt ja stets gern Gift verspritzt und Neid, Falschheit und Lüge im Herzen getragen. Jetzt könnt ihr eure trefflichen Eigenschaften verwerten und eure zukünftigen Schoßkinder damit großziehen.« Mit diesen Worten stieß der Riese die beiden in den fürchterlichen Raum, wo die Schlangen sofort an ihnen emporstiegen und die Skorpione und Tausendfüßler unter ihre Kleider zu kriechen suchten. Entsetzen erfasste die beiden. Willenlos standen sie in der schrecklichen Höhle und ließen die giftigen Tiere an sich hinaufkriechen, in der Meinung, ihr letztes Stündlein wäre gekommen. Aber der Riese gebot den Schlangen und anderen Tieren, zurückzuweichen und verbot ihnen, sich an den beiden Menschen ferner zu vergreifen. Es sollten in Zukunft ihre Wärter sein. Auf den Befehl des Riesen zog sich die ekelhafte Gesellschaft zurück, wenn auch mürrisch und mit falschem hinterlistigen Blick. Die beiden Menschen waren so erschrocken, dass ihnen jetzt der schreckliche Riese als Freund und Beschützer erschien. Denn in dem Blick der Schlangen lasen sie, dass ihr Gehorsam sich nur auf die Zeit beschränkte, in welcher der Riese persönlich anwesend war. Allein ihnen preisgegeben, schien ihnen sicherer Tod zu sein. »So, ihr Bösewichter, das sind in Zukunft eure Kameraden. Doch hütet euch vor ihnen, denn wenn ich fort bin, scheucht sie niemand mehr zurück, und ein einziger Biss von ihnen ist tödlich. Alles, was die Welt nur mit Abscheu betrachtet, ist hier. Die schöne, buntgestreifte Schlange ist die brasilianische Korallenschlange. Die weißen dort mit ihren Schuppenschwänzen sind Klapperschlangen. Die, welche sich dort so aufbäumt, ist eine Brillenschlange. Diese kleinen dort mit dem Horn auf der Nase sind afrikanische Sandvipern. Dort in dem Schlammpfuhl sind scheußliche Wasserschlangen, und hier ist eine Familie von Kreuzottern. Alle sind so giftig, dass, wie ich schon erwähnte, der kleinste Biss genügt, um euch den Tod zu bringen. Die Skorpione sind nicht minder giftig, doch, weil sie kleiner, ist ihr Gift nicht ganz so wirksam wie das der Schlangen. Doch zwei, drei Stiche mit ihrem Schwanzstachel töten ebenfalls. Die Tausendfüßler sind ebenso giftig und fressen sich überdies, wenn es ihnen gelingt, euch anzubeißen, in euren Leib ein. Diese lieblichen Tierchen habt ihr nun zu pflegen und zu füttern. Nebenbei gesagt, für euch nichts Neues, denn Neid, Bosheit, Verleumdung, Lüge, Hinterlist und Falschheit habt ihr ja immer schon gehegt und gepflegt, und diese Schlangen und Skorpione sind die verkörperten Eigenschaften. Um euch zu schützen, zieht hier diese Schuppenkleider an. Sie reichen zwar nur bis zum Hals, doch da alles übel von unten kommt, so könnt ihr euch, wenn ihr euch gegenseitig unterstützt, des Viehs schon erwehren. Mit Zittern zogen sie sich die Schuppenkleider an und waren doch froh, als sie sich so in der Hauptsache geschützt sahen. Diese Kleider waren eine Art langer Hosen, die einen ganzen Körper bis auf den Kopf bedeckten und am Halse festgeschlossen wurden. Die Bein- und Armröhren waren an den Enden zu, so daß nur der Kopf und ein Teil des Halses frei war. Damit sie das giftige Gewürm im Zaume halten konnten, bekamen sie noch eiserne Ruten in die Hand, vor welchen es einen höllischen Respekt zeigte. »Kommt, ich will euch jetzt zeigen, wo sich das Futter für eure Pflegebefohlenen befindet«, sprach der Riese. Sie gingen nun etwas beherzter durch die Schlangenhöhle, rechts und links mit ihren eisernen Ruten, die sich aufbäumenden Schlangen niederschlagend, und kamen in eine anstoßende kleine Höhle, die durch eine eiserne Tür von der größeren getrennt war. In dieser befanden sich große Erdlöcher voll Frösche, Kröten, Molche und Salamander. Mit diesem habt ihr nun eure Pflegebefohlenen zu füttern, und zwar täglich zweimal. Bei der Fütterung entsteht öfters Streit unter den Schlangen, den müsst ihr immer so schnell als möglich unterdrücken, denn je länger der Streit und Kampf dauert, desto größeren Umfang nimmt er an, und je schwerer ist es, die Kämpfenden zu beruhigen. Jetzt verlasse ich euch und komme morgen wieder. Noch einmal, lasst euch nicht beißen und fallt namentlich in der Schlangenhöhle nicht hin, sonst stürzen sich eure Zöglinge auf euch und ihr seid dann unrettbar verloren. Alle eure Vorgänger haben auf diese Weise das Leben eingebüßt. Damit ging der Riese fort und ließ die beiden zitternd und zagend allein in dem Futterraume. Durch die gemeinsame, schreckliche Lage, in der sie sich befanden, war bei beiden die Erbitterung gegeneinander verschwunden. Vielleicht sah jetzt jeder ein, dass er dem Nachbar Unrecht getan hatte. Nach einer Weile fing Salomon Lilienstein an. »Nachbar Fischer, wollen wir vergessen unseren Streit, wollen wir bereuen, was wir uns gegenseitig getan haben für Böses. Ist es doch unser böses Herz, das uns gebracht hat in solche verzweifelte Lage. Ich, der verachtete Jüd, sage, dass ich bereue tief, was ich dir zugefügt habe für Böses. Gib mir die Hand, und bei dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs schwöre ich, dich niemals wissentlich mehr zu beleidigen.« Salomon schaute nach seiner Ansprache den Fischer an, der nicht gut und böse sagte, sondern stumm vor sich hin starrte. Weiter sprach der Jude: »Nachbar Fischer, euer Herr Jesus lehrt euch doch, eure Feinde zu lieben und nicht zu richten selbst. Ihr Christen verachtet die armen Juden nur, weil es sind Juden, die ihr alle haltet für schlecht. Das will aber euer Herr Jesus nicht. Singt ihr doch selbst in eurer Kirche: Jesus nimmt die Sünder, und wird euch doch gelehrt, dass er habe gesagt, wer sich weiß rein von Sünde, der hebe auf den ersten Stein.« Verwundert schaute Fischer den Juden an und fragte: »Lilienstein, willst du ein Christ werden?« »Nein, ich bleibe dem Glauben meiner Väter treu. Ist es doch gleich dem Herrgott, ob sich einer nennt Jude, Christ, Mohammedaner oder Heide. Das höhere Wesen, zu dem wir beten alle, ist doch der Schöpfer und Regierer der Welt, und ist es ihm gleich, ob er wird genannt Gott, Allah oder Manitou.« Fischer sah den Juden erstaunt an und sagte endlich: »Salomon, du hast recht. Von uns ist einer der Sünder so groß als der andere. Wir haben eine gleiche Strafe, wir wollen sie gemeinsam tragen. Es wird uns dann etwas leichter werden, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich habe dir verziehen und bitte dich herzlich, auch mir zu verzeihen.« Bei diesen Worten seines früheren Feindes warf sich Lilienstein in des Christen Arme, und aus zwei alten Feinden waren zwei neue Freunde geworden. Die beiden standen wie bekannt in dem Raume, wo sich die Futterfrösche, Kröten und so weiter befanden. Die eiserne Türe trennte sie von der Schlangenhöhle. In dieser war in Gesichtshöhe eine eng vergitterte runde Öffnung, durch diese sahen sie die Schlangen in die Höhe kriechen und hörten sie schrecklich zischen. Wahrscheinlich hatten sie Hunger. »Wie sollen wir aber das Giftzeug füttern? Hier dürfen wir es nicht hereinlassen, denn sonst hätten wir keinen Ort, wo wir vor ihnen sicher sind. Gib einen guten Rat, Salomon, wie wir füttern werden.« Salomon sagte: »Ich glaube, es wird genügen, wenn wir werden nehmen eine Portion Frösche oder Molche und diese unter sie werfen. Es wird gehen ganz gut, wenn wir uns werden unterstützen gegenseitig. Hier steht ein Gefäß, wir wollen es füllen. Einer wird es tragen hinaus und in der Schlangenhöhle ausschütten, während der andere seinen Freund beschützt, indem er schlägt mit der Rute die Schlangen nieder, welche sich aufrichten werden und ihn bedrohen. Und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs wird haben sein Auge auf uns, dass uns der Aufenthalt in diesem schrecklichen Orte nicht wird gereichen zum Verderben. Fischer war einverstanden mit dem Plan Liliensteins. Sie füllten das steinerne Gefäß mit Fröschen, Molchen etc. und warfen es den Schlangen vor, die unter sich und mit den Skorpionen und Tausendfüßlern darum kämpften. Während der eine das Gefäß trug, beschützte ihn der andere vor den Schlangen, die nach seinem Kopfe fuhren, und vor den Skorpionen und Tausendfüßlern, die an ihm in die Höhe zu kriechen suchten. Die Kämpfe, die dann jedes Mal entstanden, schlichteten sie bald, indem sie mit ihren Ruten, vor denen die Gifttiere eine große Furcht hatten, auf sie losschlugen. Allemal, wenn sie das Gefäß füllten, kam es ihnen vor, als wenn die Futtertiere ächzten und stöhnten, gerade als ob sie gewusst hätten, welch trauriges Schicksal ihnen bevorsteht. Alle Tage kam der Riese und brachte ihnen in einer großen Schüssel ein ekelhaftes Essen, was sie aber wegen immerwährenden Hungers doch aßen. So hatten sie eine Weile das traurige Leben geführt und von Zeit zu Zeit ordentliche Kämpfe mit den Schlangen und Skorpionen geführt. Nie hatten sich die beiden wieder gestritten, sondern durch das vereinte Unglück war ihr Freundschaftsband nur umso inniger geworden. »Ach«, klagte Friedrich Fischer, »werden wir jemals wieder das schöne Sonnenlicht sehen? Werden wir uns jemals wieder der schönen Erde frönen? Wir müssen doch schrecklich büßen für unsere Sünden. Hiermit gelobe ich, wenn ich jemals wieder unter Menschen wandeln soll, sie alle als Freunde zu behandeln. Nie will ich wieder ein verleumderisches Wort aussprechen und Gutes tun, wo ich nur kann.« So ähnlich sprach auch Liliestein, doch hatten beide trotz ihrer verzweifelten, trostlosen Lage die Hoffnung auf Befreiung. Ende von Kapitel 3, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 4 von Die Gifthöhlen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Gifthöhlen von Ernst Konstantin. Kapitel 4. Die Zauberkette. Eines Tages, als sie wieder ihr steinernes Gefäß mit Futtertieren füllten, erregte ein bunter Salamander ihre Aufmerksamkeit. Dieser stöhnte und quiekte jämmerlich und wollte nicht in das Gefäß hinein. »Armes Tier«, sagte Liliestein, »du ahnst wohl, das schreckliche Schicksal, welches dir steht bevor. Ist es doch gleich, ob du kommst dran früher oder später. Nun, so lebe noch eine Spanne Zeit.« Er ließ ihn aus dem Gefäß schlüpfen und füllte anderes Getier hinein, aber auch dieses jammerte, und es schnitt den beiden Freunden tief ins Herz, da es ihnen vorkam, als ob sie vernünftige Geschöpfe vor sich hätten. Als sie gefüttert und den dabei stets vorkommenden Streit der Gifttiere mit ihren Eisenruten unterdrückt hatten, stand Salomon Liliestein an dem Loch, worin der bunte Salamander sich mit befand. Er bemerkte, wie derselbe ihn ansah und sein breites Maul fortwährend auf- und zuklappte und dabei quietschte und quatschte, gerade als wenn er ihm etwas erzählen wolle. Salomon nahm ihn deshalb in die Hand und sprach zu ihm, »Was willst du sagen, du kleiner Unglücksvogel?« Er hielt ihn darauf an sein Ohr und bemerkte mit Erstaunen, dass der bunte Salamander wirklich sprechen konnte, aber nur leise, weil er selbst ja nicht groß war. Mit Schrecken hörte er Folgendes: Wenn ihr euch nicht selbst helft und die Fee des Glücks euch nicht beisteht, werdet ihr nie wieder aus der Gifthöhle herauskommen, und ihr werdet so lange das giftige Getier füttern, bis ihr schließlich doch einmal, trotz aller Aufmerksamkeit und Vorsichtigkeit, von einer Brillenschlange oder Hornfieber gebissen werdet. Und wisst ihr, was ihr füttert? Das sind alles arme Seelen, die auf der Welt schlecht gelebt haben und nicht in den Himmel dürfen. Diese werden von den Engeln Gottes nicht beschützt, und der Höllenfürst kann mit ihnen tun, was er will. Ein Teil hat er in solche Reptilien verwandelt, mit welchen ihr die Giftschlangen, Skorpione und Tausendfüßler füttert. Die bösen Taten, die sie im Leben begangen haben, stecken noch alle in ihnen, und so bekommt dieses ekelhafte Tier das Laster durch die Nahrung zugeführt. Ich selbst war früher zwar auch ein sündhafter Mensch, lebte aber doch nicht so, dass der Satan meine Seele beanspruchen konnte. Auf unerklärliche Weise bin ich durch die Unaufmerksamkeit der Engel Gottes in seine Gewalt geraten und wurde so mit den anderen in Futter für das Laster verwandelt. Entsetzlich, rief Lilienstein, der Gott meiner Väter straft hart, wenn auch gerecht. Er erzählte darauf Fischer das eben Vernommene, welcher nicht weniger erschrocken war. Dieser nahm den bunten Salamander auch in die Hand und frug ihn: Kannst du uns nicht sagen, du arme, unglückliche Seele, wie wir uns aus dieser grässlichen Lage befreien können? Er hielt den Salamander ans Ohr und hörte: Es ist nichts vollkommen, auch der Herrscher dieser Gifthöhle nicht. Seine Gewalt und Unverletzlichkeit verdankt er einer kleinen Kette, die ihm um den Hals hängt. Könnt ihr diese in euren Besitz bringen, so würde es euch gelingen, in Freiheit zu kommen, all diese armen Seelen aus der Gewalt des Satans zu befreien und Unglück und Laster unter die Erde zu bannen. Fischers Herz schlug schneller, als er von der Möglichkeit einer Errettung hörte. Er teilte es Lilienstein mit, in dessen Adern das Blut vor Aufregung schneller und immer schneller jagte. Die Kette hab ich schon bemerkt, entgegnete letzterer. Sie scheint aus buntem Erz zu sein, worin einzelne Edelsteine funkeln. Aber wie können wir sie ihm wegnehmen? Er ist noch einmal so groß als wir. Wir können gar nicht so hoch hinauflangen. Da kann ich euch nicht raten. Nur so viel sei euch gesagt, lispelte der kleine Salamander, dass, wenn ihr die Kette habt, der Riese euch nichts anhaben kann. Lilienstein setzte den Salamander wieder in das Loch zu seinen Kameraden, weil er ihnen nichts weiter zu sagen wußte, und beriet sich mit Fischer, wie sie dem Riesen die Zauberkette nehmen könnten. Endlich hatten sie einen Entschluss gefasst, den sie beim nächsten Besuch des Riesen zur Ausführung bringen wollten. Es war Futterzeit, und die Schlangen tobten wie immer, wenn sie Hunger hatten, an den eisernen Türen herum. Jedoch enthielten sie diesmal nichts, wodurch ihr Hunger und ihre Wut immer größer wurde. Endlich kam der Riese. Er bemerkte sofort, dass die Schlangen, Skorpione und Tausendfüßler nichts zu fressen bekommen hatten, und wütend stürzte er in den Futterraum. Hier wollte er mit Zanken über die beiden herfallen. Aber Lilienstein winkte ihm zu und zeigte ihm die Löcher, wo die Kröten und Salamander herumkrochen, und sagte: »Herr Geist, als wir wollten geben das gewöhnliche Futter, schrie uns ein bunter Salamander zu, dass wir sterben müssten, wenn wir das nächste Mal besuchen würden die Schlangen, und wir haben uns darob so gefürchtet, dass wir konnten nicht füttern, zumal der Salamander noch setzte hinzu, dass sie lauter arme Menschenseelen seien.« Als der Riese dies hörte, wurde er ganz rot vor Zorn und schrie: »Wo ist der bunte Salamander, dass ich ihn zuerst den Schlangen vorwerfe?« »Hier kriecht er«, sagte Salomon und zeigte auf denselben, der langsam über seine Unglücksgefährten hinwegkroch. Der Riese bückte sich sofort tief in das Loch um ihn zu fassen. Doch in demselben Augenblick streifte ihm Fischer die Zauberkette über den Kopf und die beiden Freunde schlugen mit ihren Ruten so kräftig als möglich auf den Riesen ein, der, weil er seiner Kette verlustig war, sich gegen die Hiebe nicht erwehren konnte. Heulend stürzte er aus dem Futterraum in die Schlangenhöhle, um durch diese den Hieben zu entgehen. Doch hier fielen die hungrigen Gifttiere über ihn her, deren er sich nicht erwehren konnte. Trotz seines Umsichschlagens bissen sich viele Schlangen an ihm fest und überwältigt von ungeheurem Schmerz stürzte er laut brüllend zu Boden. Sofort war er bedeckt von dem schrecklichen Gewürm, welchem er ein willkommenes Futter abgab. Wie aber nach jedem Füttern, so entstand auch jetzt Kampf und Streit. Da fing der bunte Salamander an zu quietschen, und Lilienstein faßte ihn und hielt ihn an sein Ohr, wo er die Worte vernahm: »Lass sie einander selbst abwürgen, denn das Laster verdirbt sich am besten selbst.« So sahen sie denn durch das Gitter in der eisernen Türe den Streit immer größeren Umfang nehmen, bis alle Schlangen, Skorpione und Tausendfüßler daran teilnahmen. Es dauerte nicht lange, so war die Höhle voll durchbissener Schlangen, Skorpionsteile und Stücke von Tausendfüßlern bedeckt, die in Todesschmerz sich krümmten und wandten. Es war ein schrecklicher Anblick und vor Entsetzen wandten sich die beiden Freunde ab. Als sie sich umschauten, waren die Löcher, in denen die Futtertiere sich befanden, mit einem durchsichtigen weißen Nebel gefüllt. Und durch diesen sahen sie, dass die armen, in Reptilien verwandelten Seelen zu Asche gefallen waren. Der Herrgott hatte sie wieder in Gnaden aufgenommen. Ende von Kapitel 4. Gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Kapitel 5 von Die Gifthöhlen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Gifthöhlen von Ernst Constantin. Kapitel 5 Wieder ans Tageslicht. Jetzt weg von diesem Schreckensort. Christ und Jude schritten Hand in Hand über die zuckenden Schlangenleiber und durch den schmalen Gang, der in die dritte Höhle führte. Hier waren noch die elenden Gestalten bei ihrer merkwürdigen Arbeit und stumpfsinnig schauten sie die beiden Ankömmlinge an. »Was macht ihr da?« fragten sie einige, die beschäftigt waren, den Schimmel von einer verfaulten Kuh abzukratzen. »Wir müssen Cholera, Pest, Aussatz, das gelbe Fieber und alle bösen Krankheiten fabrizieren«, lautete die Antwort. »Kommt mit uns«, rief Fischer laut, dass es alle hören konnten, »wir wollen euch befreien.« Wie ein elektrischer Schlag gingen diese Worte durch alle. Jubelnd schlossen sie sich ihren Rettern an, die weiter wanderten. In der zweiten Höhle angekommen, wurden ihnen auf ihre Frage die Antwort zuteil: »Wir müssen die Gifte aus den Pflanzen ziehen und zum Gebrauch verpacken. In diesen Einmachgläsern sind Opium, Digitalis, Belladonna, Blausäure, Nikotin, Strychnin und noch viele andere Pflanzengifte aufbewahrt.« Als die armen Unglücklichen vernahmen, dass ihre Befreiung nahe sei, war der Jubel bei ihnen mindestens ebenso groß als bei den Krankheitmachern, und alle schlossen sich dem Zuge an. Die in der ersten Höhle sahen mit Staunen den merkwürdigen Zug kommen. Als auch sie hörten, um was es sich handelte, brachen sie in ein lautes Freudengeschrei aus. Sie erzählten, dass sie mineralische Gifte hätten sammeln müssen, als da sind Arsenik, Quecksilber, Phosphor, Aquatosana, Grünspan und viele andere. Auch sie schlossen sich jubelnd dem Zuge an. Jetzt handelte es sich darum, auf die Erdoberfläche zu gelangen. Fischer wusste Rat. Er nahm die Zauberkette, in welcher ein besonders großer roter Stein war. Mit diesem berührte er die steinernen Wände, und sie öffneten sich. So gelangten sie nach einiger Zeit auf die Erdoberfläche, wo sie den runden Mond zuerst begrüßten, denn es war Nacht. Seit langer Zeit hatten sie die kühle, frische Luft nicht gekostet, und die tiefen Atemzüge gaben den elenden Gestalten sichtlich Kraft und Munterheit. Hier verabschiedeten sie sich voneinander und dankten dem Christen sowie dem Juden aus tiefster Seele für ihre Befreiung. Das ging den beiden früheren Feinden gar sehr zu Herzen, und mit Tränen in den Augen gestanden sie sich, wie viel schöner es sei, Gutes zu säen und Dankbarkeit zu ernten, als Bosheit und Unrecht zu säen und dafür Unglück zu ernten. Friedrich Fischer hatte die Zauberkette noch in der Hand und fragte den Freund, was sie damit wohl machen wollten. Dieser entgegnete: »Muss ich doch gestehen, dass bei allem Unglück auch etwas Glück dabei ist. Die Steine in dieser Kette sind unter Brüdern 5 × 100.000 Mark wert, wovon auf den großen, roten allein die Hälfte kommt. Was meinst du, wenn wir verkaufen diese Steine und gründen zusammen ein Geschäftchen? Haben wir uns vertragen, so schön in der Gifthöhle, werden wir uns doch in Zukunft auch vertragen auf der Erde. Ja, Freund, du hast recht. Wir wollen der Welt zeigen, wie zwei Menschen leben müssen, ganz gleich, ob Christ oder Jude. Ich bin auch dafür, dass wir die Edelsteine verkaufen, bis auf diesen großen roten, in dem allein die Zauberkraft sitzt. Wenn er in unrechte Hände einst käme, könnte er wieder großes Unglück anrichten. Wir werden ihn vernichten.« Bei diesen Worten kniff der Jude das linke Auge zusammen, gerade als ob er einen Schmerz fühlte. »Vernichten? 2 × 100.000 Mark vernichten? Oh, das ist eine Summe, die wir beide gar nicht fassen können. Wäre es denn wirklich schädlich, wenn wir ihn auch verkauften? Sieh nur, wie er strahlt und funkelt. Es muss sein. Bedenke, was der böse Riese damit für Unglück angerichtet hat. Übrigens bleibt uns ja noch so eine Summe, die wir nach deiner Ansicht nicht fassen können. Wir haben ohne den Zauberstein noch immer genug übrig, um ein großes Geschäft zu gründen.« Mit schwerem Herzen gab Lilienstein endlich seine Zustimmung zur Vernichtung des Kleinods und setzte hinzu: »Der Gott meiner Väter wird mich deshalb nicht strafen.« Sie brachen vorsichtig die 5 Edelsteine aus der Kette, und den größten davon legte Fischer auf ein Felsstück. Mit einem großen Stein zerschmetterte er ihn dann in 1000 Stücke, dass nichts mehr von ihm zu finden war als etwas zurückgebliebenes rotes Mehl. Als Fischer den großen Edelstein zerschlug, drückte Salomon Lilienstein beide Augen fest zu. Als er aber den Schlag hörte, griff er doch mit der rechten Hand ans Herz. In einer großen, schönen Stadt sehen wir einen großen Laden mit mächtigen Schaufenstern. Über der Türe steht mit dicken Buchstaben: »Damenmäntelfabrik von Fischer und Compagnon«. Es ist eines der ersten Geschäfte der Stadt, und die Besitzer, von denen der eine merkwürdigerweise ein Christ, der andere ein Jude ist, sollen steinreich sein. Als Heiligtum verwahren sie eine kleine Kette von buntem Metall, aus der 5 große Edelsteine gebrochen zu sein scheinen. Niemand hat die beiden vorher gekannt, niemand weiß, woher sie kamen, wir aber wissen es. Ende von Kapitel 5, gelesen von Dirk Weber, Rheinberg. Ende von Die Gifthöhlen von Ernst Constantin.